Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren amüsanten Folge Bäcker Faust, Ihrem Musikmagazin Musik und. Reisen ohne Musik ist wie Kochen ohne Salz. Und deswegen sitze ich ein weiteres Mal hier alleine im dunklen Kellerstudio, ganz alleine im Kalten, während ein anderer Mann irgendwo am Strand der Copacabana mittlerweile wieder seit Wochen verweilt und einfach auch keine Idee hat, wie es mir gehen könnte. Aber zum Glück ist er heute telefonisch zugeschaltet und deswegen werden wir ihn gleich alles fragen können. Herzlich willkommen, Ronny. Hallo, lieber Elias, und danke, dass du wieder zu Hause geblieben bist, um die ganze Technik zu überwachen und ja, mir und damit auch unseren Zuhörern einen schönen Sonntagnachmittag gestalten hilfst. Ja, denn wir sind nach wie vor Ronny und Elias und Sie hören Bäcker Faust wie jeden zweiten Sonntag im Monat auf Radio Frei. Bäcker Faust, Ihr Musikmagazin. Und wir haben uns wieder bestens vorbereitet auf die heutige Sendung. Wie Sie vielleicht mitbekommen haben, ist Ronny ja telefonisch zugeschaltet. Das heißt, irgendwo am Strand liegt er jetzt hoffentlich mit aufgeklapptem Laptop und Cocktail in der Hand. Ist das so? Ja, natürlich. Nein. Wo bist du denn unterwegs? Ich bin kein Strandurlauber. Ich bin diesmal in Schweden unterwegs. Und so richtig warm ist es nicht. Wir hatten heute den ganzen Tag Regen, aber nach diesem heißen Sommer muss ich sagen, ich genieße es trotzdem sehr. Das sei dir auch gegönnt. Das sei dir auch gegönnt. Ja. Und daher, wie könnte es anders sein? Das Thema unserer heutigen Sendung ist Musik und Reise, da Musik und Urlaub ja leider auch schon belegt war. Muss man. Ja. Aber wir beschäftigen uns heute damit, was man so alles hören kann, während man Auto fährt. Was man so alles hören kann, während man am Strand liegt. Und wer hat überhaupt schon mal über das Reisen gesungen und was hat er sich dabei überhaupt gedacht? Sowas wird alles. Ich finde, es ist ein sehr spannendes Thema, weil irgendwie Reisen und Musik, ich finde, das gehört irgendwie zusammen, oder? Also, ich habe es immer gerne, wenn ich so unterwegs bin, dann. Ja, so meine Lieblingsmusik zu hören oder irgendwie Musik zu hören, mit der ich mich auf den Urlaub oder auf das Ziel irgendwie, wo ich hin unterwegs bin, vorzubereiten. Und ja, ich finde, Musik ist da was Wunderbares irgendwie. Das stimmt einem so schön ein, in so ein Gefühl reinzukommen. Ja. Schön ausgedrückt. Besser hätte ich es nicht sagen können und deswegen würde ich sagen, beginnen wir auch gleich mit dem ersten Stück Musik. Ich habe nämlich was mitgebracht, gespannt. Pass auf. Ja. Die Band Invisible Popcorn kommt aus Erfurt und ist jetzt auch gerade, ich glaube, ihre große Reise hat erst begonnen, haben jetzt erst ihre erste Single mit I'm Yours veröffentlicht. Es ist schöner Garagen-Indie-Pop, glaube ich, wenn man das so benennen darf. Ich weiß nicht, ob die Band das auch so sieht. Es gibt leider noch nicht viel über sie zu finden. Ich bin auch mehr oder weniger da über private Wege ein Stück hingekommen. Aber die erste Single ist bereits jetzt bei Spotify und Co. erschienen. Und deswegen würde ich sagen, starten wir einfach damit, weil ich finde, auch ein wunderbarer Track zum Autofahren. Tiefenentspannt, Fenster runter, 30 Grad, kann ich mir nur bestens vorstellen. Und daher. Ich freue mich drauf. Würde ich sagen, starten wir mit Invisible Popcorn, I'm Yours. Viel Spaß dabei. Das waren die wunderbaren Invisible Popcorn mit ihrem ersten Singletrack I'm Yours von dem hoffentlich bald erscheinenden Album Invisible Popcorn hier aus Erfurt. Drei super sympathische junge Männer. Es lohnt sich auf jeden Fall, da dran zu bleiben. Des Weiteren sind Sie heute hier an diesem wunderbaren Sonntag immer noch bei Bäcker Faust, Ihrem Musikmagazin. Sie hören uns jetzt gerade entweder bei Radio Frei oder vielleicht auch auf Ihrem Podcast-Endgerät. Und wenn ich sage, Sie hören uns, meine ich natürlich auch den wunderbaren Ronny, der gerade irgendwo unter einem Dach in Schweden sitzt und auf der Suche nach Empfang ist. Ja, ich bin so ein bisschen wirklich, also ich weiß nicht, wer schon mal in Schweden im Urlaub war, also ich bin so richtig in der Pampa, so mitten im Wald und Empfang, ja, also ich sag mal, so halbe Punktzahl habe ich irgendwie und wir hoffen mal, dass die Leitung hält, von daher bin ich jetzt mal unter das Dach geklettert, ich glaube, es sollte funktionieren. Der geneigte Hörer hat das ja wahrscheinlich schon manchmal hier mitbekommen, dass du ja nicht das erste Mal in Schweden bist. Wo bist du denn aktuell unterwegs? Aktuell, ich bin eigentlich immer an der gleichen Stelle unterwegs, muss ich sagen. Ja, ich bin in der Nähe von Göteborg, so an den großen Seen. Die nächst größere Stadt von mir aus ist Borås, heißt das hier. Ja, und das ist eigentlich ein ganz, ganz kleines Dorf. Das nennt sich Länghem. Ja, und ich bin auch ein kleines Stückchen weiter weg von Länghem, wie gesagt, mitten im Wald. Das ist so ein alter Torp. Torp ist so ein Bauernhof, also ehemaliger Bauernhof. Der ist jetzt so umgebaut worden als Herberge. Und ja, da verbringe ich so, wenn es geht, jedes Jahr meinen Urlaub. Und immer wieder an derselben Stelle? Immer wieder an derselben Stelle. Das hört sich komisch an. Es hat aber für mich einen ganz praktischen Nutzen mittlerweile. Erstens sind mir die Leute, die dieses Haus besitzen und vermieten, sind mir ziemlich ans Herz gewachsen. Das heißt, es hat sich da so eine Freundschaft entwickelt und ich finde es darum schön, immer wieder hierher zu reisen. Ja, und zum anderen, für mich ist das Urlaub. Also ich weiß nicht, kennst du das auch, wenn du kommst an so einen neuen Ort und du musst dich erstmal irgendwie zurechtfinden, wo bekomme ich was und wie läuft das hier alles und was muss ich tun, um das und das zu erreichen. Und das habe ich jetzt nicht mehr, ne? Sondern ich komme hierher und es ist quasi na, wie so eine Art zweites Zuhause für mich geworden, sage ich mal. Und das ist ganz schön. Das klingt wunderbar und es klingt vor allem danach, dass du deinen Akku mal wieder ordentlich auflädst dort in deinem Wohlfühldorf. Das mache ich. Aber ich kann dir sagen, eine Sache ist an den Schwedenreisen echt nervig. Und das ist das Reisen. weil ich bin jetzt wirklich 1000 Kilometer mit dem Auto gefahren. Und das ist immer noch mal so ein letztes Aufbäumen. Ne? Du kannst es dir vorstellen, bevor dann der Urlaub so richtig losgeht, noch mal 1000 Kilometer Auto fahren. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin da ja absoluter Fan von, im Auto zu sitzen und solche Strecken zu fahren, weil ich es einfach mag. Also am liebsten muss ich aber tatsächlich sagen, alleine, weil ich dann alleine über das Programm im Radio entscheiden kann. Und ich muss ja sagen, wenn man natürlich den besten Sender mit Radio frei ab einer gewissen Frequenz irgendwo nicht mehr kriegen kann, weil man ja außerhalb des Sendegebiets ist, dann lohnt es sich ja doch hier und da auch mal, sich mal wieder ein ganzes Album zu Gemüte zu führen, in voller Länge und tiefenentspannt, wenn auch nicht viel los ist auf der Autobahn, muss man natürlich dazu sagen. Und außerdem widersprichst du soeben Johann Wolfgang von Goethe, der nämlich gesagt hat, man reist ja nicht, um anzukommen, sondern um zu reisen. Oh, so ist er gewesen. So ist er gewesen. Also ich reise auch sehr gerne, muss ich sagen. Aber ich bin nicht so der Autofahrfreund. Also nicht so wie du, der dann hier 2000 Kilometer am Stück da so abrutschen kann. Ich fahre ja auch so ein Stück Fähre und das ist eher meine Art zu reisen. Ne? Also ich bin da irgendwo drauf und es bewegt sich irgendwie so schön langsam vor sich hin und ich habe Zeit, mich mit irgendwas zu beschäftigen. Das mag ich eigentlich viel lieber. Aber wo wir gerade bei Schweden sind, du warst ja gerade regional geblieben, hast du eine Erfurter Band vorgestellt. Ich würde jetzt vielleicht mal eine Band aus Schweden vorstellen. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Und damit auch gleich das nächste Lied ankündigen. Die Band heißt Säckert. Eine junge Frau, die, soweit ich weiß, immer noch so am Studieren ist. Und immer, wenn sie mal wieder ein bisschen Geld braucht, dann wird so ein neues Album rausgebracht. Und ich mag die Musik eigentlich ganz gerne. Und da es jetzt einfach zum Urlaub passt, wollte ich diese Musik mal so, ja, so ein bisschen ins deutsche Radio streuen. Und ich habe ein Lied mitgebracht, das heißt Danzer Fasten. So lässt sich übersetzen mit schnelles Tanzen. Und es ist so ein locker, flockiges Lied. Für mich immer wunderbar, wenn ich Auto fahre, dann rauscht die Landschaft so vorbei. Und ja, vielleicht kannst du das mal auf den Plattenteller legen. Das liegt bereit. Du sprichst den Namen nochmal aus, weil ich kann ihn nicht aussprechen und dann sind wir schon mittendrin. Dann sage ich Zekert mit Danzer Fasten. Viel Spaß dabei. Om ett år eller två kommer det här vara över. Om ett år eller två är det aldrig över. Ja, das waren die wunderbaren Zekert, Danzer Fasten. Wie gesagt, für mich immer wieder ein schönes Lied, was ich gerne beim Autofahren höre. Und da haben wir auch schon ganz wunderbar die Überleitung zum Thema Autofahren. Ja, ich bin gespannt. Das, was mich ein bisschen erschrocken hat, was unsere Hörer ruhig auch mal wissen können, ist, wie hast du jetzt da anmoderiert und hast genau das Ende des Liedes geschafft? Ich bin vollkommen, ohne dass du das Lied gerade gehört hast, hast du das Lied erfolgreich abmoderiert. Warst du auf der Frank-Elzner Moderationsschule? Was passiert hier gerade? Ich habe gerade Luft geholt und du fällst mir ins Wort, obwohl du gar nicht wissen konntest, dass du mir ins Wort fällst. Also, da müssen wir jetzt unseren Zuhörerinnen natürlich noch sagen, unsere Technik ist leider noch nicht so weit ausgereift, dass ich hier die Musik höre, die ihr zu Hause hören könnt. Das heißt, ich muss mich immer so ein bisschen reinfühlen und scheinbar habe ich gerade das richtige Gefühl gehabt. Du hast ziemlich genau den letzten Akkord getroffen. Es ist wunderbar. Wahnsinn. Und wenn Sie sich fragen, Wahnsinn, mit welchen Genies Sie sich hier gerade umgeben, Sie hören immer noch radiofrei Bäckerfaust an diesem Sonntag. Es ist wunderbar. Richtig, richtig. Wir waren beim Thema Autofahren. Die Überleitung zum Autofahren bringen. Hm? Du wolltest gerade über das Autofahren sprechen und ich bin dir ins Wort gefallen, als du mir ins Wort, aber ist das egal. Sprich. ich habe dich so ein bisschen belesen und Autofahren und Musik hören, das hast du ja eben auch schon gesagt, das gehört irgendwie so zusammen und Studien zeigen, so 90% der Menschen hören Musik während des Autofahrens. Das ist irgendwie so eine Sache, die passt sehr gut zusammen. Und jetzt habe ich mir mal die Frage gestellt, welche Musik sollte man denn beim Autofahren hören und welche Musik sollte man nicht hören? Da gibt es einige Studien dazu. Und ich würde dich jetzt einfach mal fragen, was glaubst du denn, welche Musik sollte man hören, dass das Autofahren, sicherer wird? Also ich glaube, es ist ähnlich wie beim Einkaufen, dass schnelle Musik einen antreibt, ruhige Musik einen eher ausbremst. Da man ja aber weder schnell noch zu langsam fahren sollte, schätze ich jetzt einfach mal ins Blaue, dass ein geeignetes Lied irgendwo sich bei 120 bis 130 Beats per Minute bewegt, auf jeden Fall nicht zu dick instrumentiert sein sollte. Und es sollte nicht zu kompliziert sein, so dass man es weghören kann, ohne sich darauf konzentrieren zu müssen, aber den Inhalt versteht. Jetzt bin ich gespannt. Also ich habe wirklich noch nichts von deiner Studie gehört, muss ich sagen, falls jetzt irgendwas stimmen sollte. Vielleicht stimmt aber auch gar nichts. Also ich hätte jetzt fast gedacht, du sagst sowas wie klassische Musik, ja? Weil klassische ist ja irgendwie, habe ich jedenfalls das Gefühl, immer das Allheilmittel. Also klassische Musik befördert das Pflanzenwachstum, habe ich mal gehört. Klassische Musik hilft beim Lernen. Witzigerweise erhöht klassische Musik das Unfallrisiko. Weil sich die Leute ziemlich überrascht von. Okay, ja, ja. Und es liegt wohl daran, klassische Musik sehr viele Hirnareale beansprucht. Ne? Du hast so ganz viele Tempowechsel, du hast Lautstärkenwechsel, die sehr, sehr stark sind und das beansprucht das Gehirn, das beansprucht deine Aufmerksamkeit und wie du schon richtig gesagt hast, es lenkt dich dann halt irgendwie ab. Ne? Du kannst deinen Fokus nicht dahin legen. Das heißt tatsächlich, ich hatte recht. So ein bisschen recht. Du hattest absolut recht. Du hattest absolut recht. Und was du auch nicht hören solltest, wäre Jazz und Blues, ja. Auch da Blues zu traurig, schwierig. Blues zu traurig treibt vielleicht in bedrohliche Fahrweisen, Jazz zu anstrengend. Ja, irgendwie sowas. Und was ich jetzt gelesen habe, obwohl ich da, das kommt für mich jetzt auch nicht in Frage, am besten ist es wohl, seichte Popmusik zu hören. Ja? Seichte Popmusik? Ja, so halt Popmusik, so was im Radio so läuft. Nichts, was einen überrascht oder irgendwie aufregen könnte, so einfach so Gedudel im Hintergrund. Also ich möchte jetzt nicht der Popmusik zu nahe treten, aber also das, was diverse, das Beste von heute, das Beste von gestern und das Beste von morgen sich so auf den Leib schneidern, das ist wahrscheinlich so das Angebrachte oder das Wegkonsumierbare, was der geneigte Radiofreihörer natürlich so nicht kennt, weil der Anspruch hier natürlich ein ganz anderer ist. Richtig. Und eine deutsche Studie hat rausgekriegt, dass laute Musik hören den Bremsweg verlängert. Ja, also hört sich jetzt doof an, aber laute Musik halt erhöht den Bremsweg. Genau. Ja, also das heißt, du bist dann irgendwie, also bei lauter Musik bist du halt weniger aufnahmefähig und reagierst dann einfach nicht so schnell. Dein Blutdruck ist weiter oben, dein Herzschlag ist weiter oben und du bist dann einfach nicht so, das war jedenfalls die Interpretation der Wissenschaftler, du bist dann einfach nicht so schnell, wie du sein könntest, wenn die Musik leiser ist. Und eine Amerikanerin, also eine amerikanische Neurowissenschaftlerin, Amy Belfi, hat oder möchte herausgefunden haben, dass melancholische Musik bei stressigen Fahrten da für gute Laune sorgt. Ja, also melancholische Musik, die dich so ein bisschen runterbringt und quasi als Gegenpol zu dieser stressigen Fahrt wirkt. Gut, die soll quasi eine gute Stimmung oder die soll ja gut das, auf dein Fahrverhalten. Das heißt, man verbündet sich in dem Moment einfach mit dem Künstler, den man hört, weil man sich denkt, ich bin selber traurig und da ist noch jemand traurig und dann sind wir zusammen traurig, was einen wieder besser gelaunt macht. Kann sein, da gibt es noch jemanden, dem geht es noch schlechter als mir. Wahrscheinlich, weil der singt gerade davon, dass er verlassen wurde. Ja, kann sein. Also liebe Grüße an Anne Mai Kantereit. Okay. was nehmen wir jetzt daraus? Eigentlich das, was du am Anfang schon gesagt hast. Gute Musik zum Autofahren ist David Guetta. Gleichmäßiger Rhythmus und keine Überraschungen drin. Also möglichst langweilige Musik hören? Ich weiß es nicht. Hast du uns was mitgebracht, was du jetzt da in dem Moment anmoderieren möchtest und das Lied schon einfach auch mal in gutes Licht stellt? Ja, pass auf, ich hab ein Lied mitgebracht. Und ja, es ist in die Jahre gekommen. Entschuldigung, es ist in die Jahre gekommen. Und es ist aber trotzdem für mich so ein Lied, das beim Autofahren immer gerne hören. Und das ist das Lied von den Dire Straits, Sultans of Swing. Ich finde auch hier, da passiert nichts Verrücktes, trifft es genau zu, ne? Da passiert nichts Verrücktes drin. Es ist ein gleichmäßiger Rhythmus das ganze Lied lang. Aber nichtsdestotrotz, ich finde es schön und ja, vielleicht wollen wir uns das Ganze jetzt mal zusammen anhören. Meine Damen und Herren, ist das noch Punkrock, frage ich Sie. Ist diese Sendung noch Punkrock, wenn Dire Straits gespielt werden? Das entscheiden immer noch Sie. Ich weiß es nicht. Ne? Ja, vielleicht einfach mal eine Nachricht senden, ob das jetzt hier, vielleicht bin ich auch durch den schwedischen Wald irgendwie weiß gespielt worden. Ich weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ja, schickt uns einfach mal eine Nachricht, was ihr davon haltet, wenn wir hier die Dire Straits spielen und dann machen wir das vielleicht öfter oder auch gar nicht mehr. In diesem Sinne. Beckerfaustpodcast@gmail.com quasi. Zusammengeschrieben alles. Und dann erreichen Sie uns. Einfach auch mal schreiben. Auch auf diversen iTunes und Co-Portalen. Immer einfach schreiben. Wir lesen das sowieso mal. Also wir geben uns Mühe. Aber jetzt zurück zu deinem Lied. Du moderierst an. Ja. Warte, nee, noch nicht. Ja. Noch nicht. Warte, kurz. Du musst doch auflegen. Nee. Mehmet Scholl. Ich fliege irgendwo in den Süden. Vielleicht nach Kanada oder so. War noch ein kleines Zitat zum Reisen. Okay. Wollte ich noch mit einbringen. Du bist soweit? Ich bin soweit. Dann wünsche ich uns jetzt viel Spaß und wenig Überraschungen beim Autofahren mit den Dire Straits und so ein Times of Swing. Viel Spaß. Warum reisen wir? Auch dies, damit wir Menschen begegnen, die nicht meinen, dass sie uns kennen, ein für allemal. Damit wir noch einmal erfahren, was uns in diesem Leben möglich sei, es ist ohnehin schon wenig genug. Max Frisch zum Thema Reisen. Sie hören immer noch Becker Faust hier Sonntag, hier am Sonntag bei Radio Frei. Herzlich willkommen zurück. Wir begrüßen Sie, mit wir meine ich auch Carlsson vom Dach, live zugeschaltet aus Schweden, Ronny. Ja, lieber Elias, da bin ich wieder. Das waren die Dire Straits. Du hast uns die wunderbaren, völlig unterschätzten Dire Straits mitgebracht, die ja leider so gut wie nie gespielt werden irgendwo. Naja, also ich sag mal so, ne, für das normale Radio sind 5 Minuten 30 auch schon fast zu lang. Ne? Ja, apropos, was also, ist denn der normale, ich glaube 3 Minuten 30, ist das nicht die Radioschallgrenze bei den ganzen Hitradios? Ja, ich hab das mal gehört. Das muss auch in dem Podcast irgendwo gewesen sein. Da sprach so ein junger Mann, der im Radio arbeitet, darüber, dass er halt einen Beitrag gemacht hat. Und ich weiß gar nicht mehr, um was es ging, aber ist egal. Auf jeden Fall ging dieser Beitrag 10 Minuten. Und sein Chef hat den wohl frühst im Radio gehört und hat sich komplett diese 10 Minuten angehört und hat sich nicht weiter rasiert. Er stand wohl gerade im Bad und hat sich nicht weiter rasiert, weil er das so spannend fand. Und dann gab es auf Arbeit einen Anranzer dafür. Ne? Weil es zu viel ist. Das darf nicht sein. Ja, die Leute haben frühs was zu tun und da kannst du keinen Radiobeitrag bringen, der jetzt irgendwie die Leute dann davon abhält, das zu tun, was halt scheinbar wirklich nur seichte Unterhaltung sein. Fand ich echt schade. Ja, aber ich glaube, so ist das alles aufgebaut. So läuft es bei den meisten Fernsehen und Radiosendern leider. Aber nicht hier bei Radio Frei. Auch nicht bei uns bei Podcast, bei unserem Podcast, Beckerfaust Podcast, ist es sensationell. Und pass auf. Wir machen es anders. Wir machen alles anders. Wir erfinden das Rad komplett neu. Das sowieso. Aber einfach nur, um einen Gegenpart zu bringen, würde ich jetzt sagen, werfe ich auch was in die Waagschale. Heißt es Waagschale? In die Waagschale. Tatsächlich. Ich bin heute eh ganz begeistert, was du für tiefschürfende Zitate hier mit. Ja, guckst du, ich war nämlich noch bei zitat.de und bei zitat.net. Ah, okay. Und guck aber immer nach dem, was die meisten Klicks hat, weil das ist ja schließlich das am Ende, was die Leute berührt, glaube ich. Bestimmt. Also ich habe dann auch noch ein paar, 2, 3 Sachen noch auf Lager, die werden dich auch nochmal zum Nachdenken anregen, denke ich. Da bin ich gespannt. Aber weißt du was, einfach nur als kleinen Gegenpart, Antagonisten, sagt man ja, glaube ich, habe ich gelernt, möchte ich jetzt einfach mal einen schönen klassischen 3-Minuten-Punk-Song, die Toten Hosen mit Reisefieber. Viel Spaß. Der Sinn des Reisens besteht darin, die Vorstellungen mit der Wirklichkeit auszugleichen und anstatt zu denken, wie die Dinge sein könnten, sie so zu sehen, wie sie sind. Samuel Johnson hier am Sonntag bei Radio Frei, immer noch bei Becker Faust. Ja, wir sind immer noch beim Thema Reisen. Der geschätzte Ronny ist immer noch unterwegs und sitzt immer noch unterm Dach irgendwo in Schweden. Wir haben gerade die Toten Hosen mit ihrem Song Reisefieber aus dem ersten Album Opel Gang von 83 gehört. Da gibt es auch ein wunderbares Video dazu. Kann ich wirklich nur empfehlen. Können wir auch mal in die Liste zu der Folge hinzupacken. Becker Faust Podcast www.wordpress.com ist die Seite, wo Sie auch alle Folgen nachhören können oder bei iTunes und Co. Jedenfalls ist das einfach nur noch aus der Zeit, in der die Toten Hosen anscheinend sich doch noch sehr dem Punk zugeordnet haben, was sie wahrscheinlich heute auch noch machen, was jedoch auf der Reise der Band doch recht fragwürdig geworden ist, muss ich sagen. Du hast mit den Toten Hosen, glaube ich, so gar nichts zu tun, ne? Ich habe mit den Toten Hosen gar nichts zu tun. Ich kenne auch das, was du gerade gespielt hast, überhaupt nicht. Ich kenne eher die Toten Hosen als die so, ja, diese Gassenhauer dann irgendwie so rausgebracht haben. Du weißt schon, ich nicht mehr. Kein Alkohol ist auch keine Lösung und 10 kleine Jägermeister und so. So schönen Saufpunk. Nee, eher das, was noch später kam. An Tagen wie diesen schon, und sowas. Ja, was er schon so Pop-Charakter hatte, weißt du? Und das ist halt so ein bisschen schade. Also aus meiner Perspektive. Also das ist, ja. Der Erfolg bestätigt sie ja. Die gehen ja durch die Decke mit sowas. Aber es ist jetzt nicht unbedingt das, was ich mir in meiner Freizeit anhöre. Also ich muss sagen, die Toten Hosen haben viel starke Stücke und es ist auch recht leicht geworden, dadurch, dass sie auch so groß geworden sind, darauf rumzuhacken. Ich weiß auch nicht, ob es eine Instanz bedarf, die einteilt, was in Deutschland Punk ist und was nicht. Aber es ist schon sehr interessant, wenn man auf einem Tote-Hosen-Konzert ist, so wie ich vor circa einem Monat. Es ist so, es hat so ein bisschen Zweiklassengesellschaft, das Feeling dort. Also es ist so, dass vorne in dem ersten Abteil so bis zum ersten Zaun so die ganzen, was so noch Punker und angetrunkene Jugendliche und alles Mögliche sich so in einem Pogo-Becken sammelt. Und dann weiter hinten sind dann mehr so Familien und Co., die auch alle eher, glaube ich, so, also anhand der Reaktion auf die Lieder, glaube ich, hat man so gemerkt, da waren viele dabei, die, glaube ich, wegen der Radiohits da waren, so Tage wie diesen und das, was da halt so die letzten Jahre hoch und runter läuft und die dann eher so bei den Klassikern auch sich nicht so viel bewegen, auch nicht so viel mit anfangen können. Am Ende ist es Wurst, weil das, was es machen muss, wofür Musik, glaube ich, da ist, es muss Emotionen schaffen, das macht's und das, was ich sagen muss, Hut ab vor den Herren, weil die ja mittlerweile auch alle Ü50 sind und ich muss sagen, von der Länge her des Konzerts mit 2 bis 2,5 Stunden und der Masse an Metern, die auf der Bühne machen, weil die immer noch umherrennen wie junge Götter. Also da kann sich so manch einer bei Campino auch noch eine Scheibe von abschneiden, weil der ist wirklich fit bis aufs Letzte. Muss man sagen, es ist, man kann das nehmen, entweder man mag es oder mag es nicht, aber es macht auf jeden Fall was mit den Leuten und Punkt aus Ende. Egal, ob es jetzt Punk ist oder nicht. Und da sind auch wirklich noch Punks vorne auf der Bühne oder überhaupt bei dem Konzert dabei. Ja, das hätte ich gar nicht vermutet. Ich dachte eher, da sind wirklich nur noch, wie du gesagt hast, Familien am Start oder. Nee, oder, also es sind noch viele, viele so Jugendliche, die ich dem Punk zuordnen würde, ist, ich meine, gut, mittlerweile ist es auch nicht mehr so, dass der klassische 90er-Jahre-Punk, den du am großen Irokesen erkannt hast, ist halt auch fast verschwunden aus den Straßen, das muss man auch sagen. Mhm. Also, klar. Aber man merkt schon, wenn die Fäuste zu Opelgang und Co. nach oben gehen, dann sich vorne umgemoscht wird, sodass mal auch Lieder unterbrochen werden müssen, weil erstmal wieder irgendwo Leute im Pulk da vorne wieder sich gegenseitig hochhelfen, dann ist ja ganz klar die Pogo-Fraktion noch am Start. Und also das passiert dann schon, ja? Also der Logo. Das so heftig geht es dann doch noch zu. Ja, bei den Klassikern natürlich vorne in dem, natürlich hinten nicht, aber vorne in dem Kreis schon. Soll ja auch so sein. Wird ja auch die ganze Zeit Bier und so umhergespritzt, nicht wahr? Hätte ich nicht erwartet, aber dann lasse ich mich gerne eines Besseren belehren und werde schauen, ob ich mir. Boah, wir können ja mal eine kleine Fahrt machen. Nee, wir machen mal eine kleine Fahrt. Einen Exkurs auf ein Punkrock-Konzert. Zum Beispiel auch nächstes Jahr die Ärzte auf Europa-Tour. Können wir ja auch mal nach Prag oder London oder so. Wir zwei. Vielleicht gibt es ja da draußen auch einen Sponsor, der sagt, ich bezahle euch das alles inklusive Hotel, dass ihr eine Sendung drüber macht. Wäre ich sofort live, dabei. Wir machen live vor Ort eine Sendung. So ist es, so ist es. Aber, bin ich dabei. Interessant. Ich muss eine Sache einschieben. Wenn wir einen Sponsor finden, leider geht nicht Flugzeug. Flugzeug geht nicht? Flugzeug geht nicht. Hast du Flugangst? Ich fliege nicht. Das hat aber nichts mit der Flugangst zu tun, sondern du fliegst halt einfach nicht. Ich sag mal so, da wird das eine oder andere dazukommen. Aber Fliegen ist so eine Form von Reisen, die ich... Nee, ich weiß nicht. Ich habe das mal ausprobiert. Das war gruselig. Aber, also du bist schon mal geflogen? Ich bin schon mal geflogen, ja. Weil, und also ich sag war mal, nicht gut. So europaweit kann man das Ganze ja eigentlich ganz gut umgehen, indem wir uns auch einfach in ICE oder eine andere Bahn setzen und gondeln in sämtliche Städte. Sag ich doch. Also sag es wäre, also, und ich muss auch, daher, ja, also ich muss auch sagen, da selbst das ist doch sehr interessant und da muss ich auch sagen, in der Bahn höre ich meistens, kommt immer auf die Laune an, aber manchmal nehme ich mir lieber eine Zeitung mit, weil die Gespräche und Telefonate, die um mich drumherum passieren, also muss ich tatsächlich sagen, finde ich manchmal so interessant, dass ich manchmal auch einfach zuhören muss. Da gebe ich dir vollkommen recht. Bahnfahren, das ist irgendwie doch immer wieder was ganz Besonderes. Und naja, es ist stimmungsabhängig, auch bei mir. Manchmal ist es schön, einfach nur ein Buch in der Hand zu haben und so zu tun, als liese man in dem Buch und dann einfach nur zuzuhören oder zu beobachten oder irgend sowas. Oder manchmal, wenn einem alles zu viel wird, dann die Kopfhörer aufzusetzen und irgendwie sich einfach nur die Natur anzugucken, die Welt anzugucken, die so draußen vorbeirauscht und dann so seine Gedanken schweifen zu lassen zur Musik. Herrlich. Also das ist eine Reiseform, die mag ich besonders gerne. Das hast du wunderschön in Sätze gepackt und ich glaube, du hast uns passend zu diesem Thema auch noch ein Lied mitgebracht. Ich habe ein Lied mitgebracht, ja, von dem von mir sehr geschätzten Rüdiger Bierhorst. Haben wir auch schon mehrere Titel, glaube ich, gehabt im Repertoire hier, ne? Ja, ich glaube, wir hatten schon ein oder zwei von ihm gespielt. Ich mag ihn immer wieder. Ich konnte ihn auch bis jetzt einmal habe ich ihn live gesehen in Erfurt auf dem Krämer Brückenfest. Da gab es irgendwie noch so ein Liedermacher-Festival. Das war gleichzeitig. Das gibt es auf jeden Fall auch immer im Januar, glaube ich, auch nochmal im Museumskeller und im Gewerkschaftshaus. Okay. Also das Augen aufhalten. Lohnt sich immer. Ja. Lohnt sich immer. Und da habe ich den Rüdiger Bierhorst gesehen. Und das war wirklich sehr schön. Irgendwann war die Cola leer und es war nur noch Whisky da. Und es war ein ganz spannender Abend. Und ohne das jetzt weiter ausführen zu wollen, unbedingt Rüdiger Bierhorst mal anschauen. Und er hat so ein wunderbares Lied gemacht zum Thema Bahnfahren. Und das nennt sich Sehnsucht im ICE. Und ja. Ja, bevor wir starten, auch ausgelutscht, aber trotzdem Zitat: Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien, hat Andreas Möller zu seinem Wechsel oder zu den Wechselgerüchten damals in den 90ern gesagt. Kommt dem von Max Frisch und den Zitaten von Goethe doch recht nah, muss man sagen. Es sind alles sehr, sehr große Denker. Aber jetzt erstmal Sehnsucht im ICE, würde ich sagen, vom großen Rüdiger Bierhorst. Ich wünsche viel Spaß dabei. Ein Leben ohne Freuden ist wie eine weite Reise ohne Gasthaus. Zitat Demokrit. Herzlich willkommen zurück zu unserer letzten, zum letzten Abteil in diesem ICE auf der Reise nach nirgendwo hier bei Radio Frei am Sonntagnachmittag. Wir haben soeben den wunderbaren Rüdiger Bierhorst gehört mit Sehnsucht im ICE, ausgesucht vom wunderbaren Ronny. Bist du noch da? Ist die Leitung nach Schweden immer noch aktiv? Die Leitung steht noch. Ja, ich hoffe doch. Ich höre dich und ich hoffe, du hörst mich auch. Oder ich höre wunderbar, auch. Hören wir dich. Alles wunderbar. So gut. Das so gut, also so, da ist, also ich wollte gerade sagen, so gut wie sonst nie, aber das wäre gelogen. Sonst, Nein. Sonst, wenn du, also du bist mir deutlich lieber, wenn du hier auf dem Stühlchen neben mir Platz nimmst. Und ich hoffe, dass wir nächsten Monat dann auch wieder, dass wir uns auch wieder mehr zusammen haben. Das wäre ein Wunsch. Oh, das wäre sehr schön. Das wäre sehr schön. Also, obwohl ich auch sehr gerne hier bin, das muss ich schon zugeben. Aber für die Aufnahmen werde ich zu dir nach Hause kommen. Das ist besser. Das heißt ins Tonstudio natürlich. Ja, aber auch zu Hause in meinem Herzen. So wie die Zuschauer da draußen. Richtig. Ich habe noch was mitgebracht, so vielleicht als kleines Thema. Musik und unterwegs ist ja heute so unser Aufhänger. Und ich habe mir mal drüber Gedanken gemacht, so alt ist das Ganze ja noch gar nicht, dass man wirklich Musik mitnehmen konnte, dass man Musik mit sich herumtragen konnte. Wir haben ja in der letzten Sendung über das Thema Formate schon mal darüber gesprochen, wie sich diese Datenträger so entwickelt haben. Und wenn man sich vorstellt, ja, ich sag mal so vor 60 Jahren, da ging das noch nicht irgendwie Musik mit. Da gab es aber den mobilen Schallplattenkoffer. Den konnte man nämlich mitnehmen und konnte unterwegs Schallplatte hören. Und hat den auch mitgenommen auf Flohmärkte, um zu gucken, ob die Platte auch noch wirklich gut lief. So, aber das natürlich, Plattenspieler mit sich rumtragen, ist natürlich schon echt eine Herausforderung. Im Vergleich zu, ich hole mein Handy aus der Tasche, schon was anderes. Ja. Und noch weiter davor konnte man gar nicht Musik mitnehmen. Also da hatte man Musik im Kopf dabei, vielleicht mit dem Buch, und dann musste man eine Gitarre mittragen oder eine Mundharmonika oder ein Banjo, keine Ahnung. Ach, wie toll. Traumhaft, oder? Ich habe hier toll. Nämlich noch eine Mundharmonika rumliegen. Du bist vorbereitet, das ist gut. Ich bin wie immer vorbereitet und das Schöne ist, unsere Hörer können sich auch wie immer vorbereiten, denn wir laufen seit 22 Folgen jeden zweiten Sonntag um 17 Uhr hier bei Radio Frei. Es ist sensationell. Und weißt du, was das Schöne bei uns ist? Man muss auch keinen Plattenkoffer mit sich rumtragen oder muss sich einen eigenen Podcast ausdenken und auf der Mundharmonika vertonen, sondern man kann uns auch bei allen Podcast-Anbietern einfach auf sein Handy laden und mitnehmen. Und dann ist es so, als würden wir mit in der Bahn sitzen. Auch, wir würden uns sehr darüber freuen. Es ist einfach immer wieder schön. Wir nähern uns nämlich leider schon dem Ende der Sendung. Und es war wie immer ein Genuss. Und es freut mich auch, dass du dir die Zeit aus dem Urlaub von Schweden aus genommen hast, um uns hier an diesem Sonntag zu beglücken. Für dich, beziehungsweise nicht nur für dich, sondern auch für unsere Hörer natürlich immer gerne. Es ist mir eine Freude, mit dir ja über diese Themen zu reden, zu philosophieren, zu sprechen. Und ich habe heute so viele wunderbare Zitate gehört von dir. Also da werde ich jetzt meinen ganzen Urlaub noch dran verdauen, sage ich mal. Ja, und zum Schluss möchte ich jetzt einfach, ich lasse einfach die Musik sprechen, ohne Zitat, denn das letzte Lied ist mir bei meinem letzten Turgotronic-Besuch gegeben worden mit nach Hause, denn es läuft dann als Outro auf dem Konzert, und zwar die großartige Ingrid Carven mit Die großen weißen Vögel aus der Abendstern-Aufnahme von 79. Und es ist ein schönes Abschiedslied, weil der Matrose auf seine letzte Reise geht und auf See von seinen Kollegen bestattet wird. Und was könnte besser zu dieser Sendung passen als dieses Bild, wie der Matrose dem Meer übergeben wird. Und damit möchte ich mich bedanken bei allen Zuhörern, bei dir, lieber Ronny. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank auch an Radio Frei, dass wir immer noch laufen dürfen. Und ja, hast du noch ein Schlusswort für uns? Vielen Dank, Elias, für deine große Mühe. Und ich wünsche uns allen eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Dann bis bald. Tschüss. Auf Wiedersehen. Ja. Gott schütze Sie.